Indianerlied aus Katerpoesie von Paul Scheerbart, aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Indianerlied. Murks den Europäer, murks ihn, murks ihn, murks ihn, murks ihn ab. Ende von Abschnitt 12.